Glaub ja nicht, dass ich mit dir zufrieden bin. Was du dir erhoffst von mir, dass du den super coolen spielst und kein Mensch weiß mehr, was du fühlst. Mit so einem stumpfen Kerl wie dir, ein paar Jahre dich einfach verliebt. Dass ich ewig für dich da bin, nein, fällt mir ein Traum nicht ein. Du brauchst so viele Worte, wenn du sprichst. Du zeigst deine Gefühle in der Sicht. Ich will viele Kerls mit Piratenblut im Herz. Mit echter Power im Tag. Viele Kerls mit Piratenblut im Herz. Und ganzen Hände für die Nacht. Ich will! Will gern mit Piratenblut im Herzen.